Gefangene der Liebe, wach ich auf in einer Zelle. In den Fesseln des Versprechens bin ich schutzlos ausgeliefert. In dem Sessel des Verbrechens, atemlos hypnotisiert. Gefangene der Liebe, Gefangene der Liebe. Gefangene der Liebe, Gefangene der Liebe. Nach dem Locken der Verführung, festgebunden von Begegnung, erlieg ich der Versuchung, hinter Gittern des Verzichts. Dann die Ketten der Erwartung und die Folter der Verheißung und die Aussicht auf Erfüllung im Käfig des Verlusts. Nehmen mir den letzten Willen und mein Durst ist nicht zu stillen. Auf Erfüllung der Verheißung, in Erwartung des Verlusts. Gefangene der Liebe, Gefangene der Liebe. Gefangene der Liebe, Gefangene der Liebe. Gefangene der Liebe.